Ja, willkommen zu Moralpathologie mal wieder. Und heute sind wir Roger und Henrik. Ja, ich gebe jetzt hiermit offiziell on air meinen Bachelor-Titel zurück. Ja, ja. Ist er dir aberkannt worden? Nein, noch nicht. Nein, ich gebe ihn zurück. Ich lasse mich nicht feuern. Ich kündige. Ja. So macht man das nämlich. Und wir sind heute nicht bei Humoralpathologie, sondern bei der Sendung, nach der Sendung, die Sendung mit der Maus. Also beim Presseclub. Sieben Tage, sieben Köpfe, wo wir über Politik reden. Weil ich finde das scheiße. Ja. Okay, das also war alles von mir. Ist auch noch Tim da von der Zeit? Ja, und ich nehme seinen Bachelor-Titel gerne an. Okay. Das ist schön. Und wir haben noch... Mit Handkuss. Ja, danke. Heute eine Überraschung. Wir haben nämlich heute Becker dabei. Hallo. auch genannt Kopeschu, das heutige Yang zum Ying und Joni-Beauftragte. Ja. Joni, das wird noch sehr interessant. Lecker. Hä? Naja. Oder nicht. Also, wie ihr merkt, Hennings Stimme ist irgendwie ein bisschen höher geworden, aber nein, unsere Hormontherapie. Richtig. Also unsere langmonatigen Hörer werden sich noch erinnern, dass wir Becker schon mal dabei hatten bei einer sehr amüsanten Folge, wo sie sich als große Künstlerin der Esoterik-Szene geoutet hat. Ja, richtig. Und ich bin ja schon publiziert quasi. Richtig, also die einzige in dieser Runde, die mal was mit einem Buch aus der Esoterik-Szene zu tun gehabt hat. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Qualifikation ist. Oder, ja, gekauft. Das tun hatten wir alle mit diesen Büchern. Ja, gekauft. Und jetzt wird mir auf Amazon immer so doofe Bücher vorgeschlagen. Ja, man muss ja nur danach suchen und die werden einem vorgeschlagen. Ja, besser, als wenn dir immer nur Nerf Guns und Hanteln vorgeschlagen werden. Das kenne ich, das Problem. Und Henning entschuldigt sich. Ich verlese kurz seine Verlautbarung, seine Stellungnahme. Okay, das muss ja auch alles richtig zugehen hier. Richtig. Ich muss demnächst zur Anhörung im Vostag-Maximus-Prozess, der zufällig in meiner Heimatstadt abgehalten wird. Tim und Henrik haben mir außerdem nahegelegt, ein wenig unterzutauchen, damit unser Podcast keinen Publicity-Schaden nimmt. Ich finde, das ist sehr ehrenwert. Ja, und ich finde, wir müssen an diesem Mann festhalten. Also wir müssen hinter ihm stehen. Und er soll auch weiterhin Verteidigungsminister bleiben. Ja, und er darf seinen Titel behalten. Ja. Ich finde ihn auch ohne Titel cool. Ja, also ich lasse auch mein Abitur ruhen jetzt aus Solidarität. Okay. Ja. Vielleicht, wenn du es lange genug ruhen lässt, dann hast du morgen vielleicht doppelt so viel Abitur. Und das geht dann auch. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber Henning und ich haben uns auf der Love Parade kennengelernt. Also aus dem Volk heraus seid ihr. Aus dem Volk heraus. Wow. Ja. Romantisch. Wie lernen sich zwei Adlige auf der Love Parade kennen, in der VIP-Booth der Love Parade? Auf einem von diesen Waggons. Und dann ist man aus dem Volk, wenn man auf der Love Parade sich kennenlernt. Ich will auch Street Cred haben als völkischer Mensch. Aber ich war noch nie auf der Love Parade. Ich auch nicht. War meine Schwester. Echt? Ja. Aber nicht auf doch, der Love Parade. Auf der Todes-Love Parade. Aber sie ist nicht tot. Sie hat überlebt. Ja. Ist insofern nicht viel passiert. Aber jetzt wollen wir mal weitergehen, denn wir sind ja immerhin der beliebteste Tübinger Podcast der Welt. Ja. Hoffe ich mal. Wenn jetzt noch einen anderen Tübinger Podcast gibt, der mehr als 100 Hörer hat, der wird sich jetzt beschweren. Nein, wir haben mehr, aber ich sag nicht, wie viel. 105. Nein. eine kleine Nachricht, die es jetzt in den letzten Tagen gab, ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt bestätigt, dass es in Ordnung ist, dass man in Deutschland auf die Lohnsteuerkarten die Religionszugehörigkeit schreibt, wenn sie denn zu einer Religionsgemeinschaft gehören, die Kirchensteuer erhebt. Und ja, das scheint anscheinend in Ordnung zu sein, obwohl man ein Recht darauf hat, eigentlich sich nicht dazu äußern zu müssen, welcher Religion man angehört. Ja, das ist also, nochmal können wir aufatmen, dass nicht in Zukunft wir das befürchten müssen, dass unser Geld an die katholische oder beziehungsweise evangelische Kirche geht, obwohl wir der anderen angehören. Richtig, also wenn wir frei apostolisch sind oder sowas, dann kriegen das nicht irgendwelche Katholiken oder so. Genau. Ja, also... Es ist irgendwie eine komische Sache. Aber es ist ja auch schon eine komische Sache, dass die Kirchensteuer vom Staat eingezogen wird. Nee, aber das wurde erklärt, warum das so ist. Weil das immer schon so ist. Wow, das ist eine super Erklärung. Ja, darum werden auch in NRW die Bischöfe vom Staat bezahlt. Weil das schon immer so war. Richtig, wegen Verträgen aus der Vergangenheit. Das sind immer gut so, wenn sie so Verträge, wo dann das ausgeglichen wurde, dass 1740 oder so mal irgendwelches Land der Kirche genommen wurde. dabei gehörte das der doch. Die hatte sich das so hart erarbeitet. Das finde ich nicht gut, sowas. Das wäre so, wie wenn man Bier nach Rezepten von vor 300 Jahren brauen würde. Ja, das fände ich auch schlecht. So ekelhaft wäre das. So eine Plörre. Ja, da. Lieber ein schönes Export. Also ich wette mit euch, die Uni hat garantiert auch noch irgendwelche Verträge mit Mikrofilmherstellern. Schon immer bestanden. Das könnte sein. Das würde manches erklären. Aber die Unis in Bayern haben ja tatsächlich so Verträge mit den Kirchen, dass manche Professuren von der Kirche besetzt werden, obwohl das keine theologischen Professuren sind. Was also sind zum Beispiel? Zum Beispiel Philosophie. Ehrlich? Ja. Und dass es halt eine Professur dann gibt für Philosophie, da kann dann die katholische Kirche sagen, nee, den wollen wir nicht. Und dann wird der nicht Professor. Ah. Crazy. Wusstet ihr, dass die Unis in Bayern auch Verträge mit der CDU haben? Echt? Da heißt aber CSU. Nee. Ja, genau. Also das mal. Ja. mit bestimmten Leuten. Na, warum nicht? Bayreuth, sagen wir mal. Kein Kommentar. Ohne Worte. Ohne Worte. Also das war die erste News und dann haben wir noch eine zweite News. Jedenfalls Becker hat gesagt, sie hätte eine. Zwei sogar, wow. Sehe ich gerade. Super interessant fand ich auf Katnet, also K-A-T-H.net, wie katholisch net. Ja. Da wurde ein Kommentar zu einer veröffentlichten Umfrage der Regierung, so steht es hier, gemacht. Nämlich das Ergebnis war türkische Jugend mehr Moral, Fragezeichen. 85,3% gegen Sex vor der Ehe. Ja. Vor allem die Mädchen. Sie haben wahrscheinlich nur Mädchen gefragt, so wie das hier rüberkommt. Ja, und die Kommentare dazu fand ich auch sehr gut von der Seite. Die ganzen Leute, die da auf Cutnet unterwegs sind, wahrscheinlich größtenteils Katholiken, und die haben dazu gesagt so, ja, aber das kann man so nicht sagen, weil die werden ja gar nicht mit den Jungs zusammen irgendwie, die dürfen ja gar nicht mit denen rumhängen, also die wissen ja gar nicht genau, was sie verpassen und so. Mhm. Das fand ich auch sehr gut. Wer sind dann die Leute, die immer nachts beim Rewe in der Nähe in der Sparkasse sind und Wodka trinken? Tja. Ja, das sind keine türkischen. Ah. Aber es sind die moralisch überlegenen? Ja, also okay, Moslems. Solange die keinen Sex haben, ist das ja auch moralisch überlegen. Richtig, ja. Obwohl ja Alkohol im Islam verboten ist. Ja, ja, aber nicht nachdem die Sonne untergegangen ist. Nicht in der Sparkasse. Oh. Und wenn man auf deutschem Sparkassenboden ist. Ah, okay. Sparkasse macht den Unterschied. Ja. Ja. Der Herr Sparkasse ist ja auch einer der 7 Kinder von Mohammed. Ja. Richtig. Ja, eine andere News, die ich auch super weird fand, war dass Justin Bieber, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der hat sich gegen Abtreibung geäußert. Und zwar hat er wörtlich gesagt, I don't believe in abortion. Okay, da muss man auch nicht dran glauben. Ja, ich habe auch gedacht so, aber es passiert doch. Wie meinst du, dass du glaubst nicht dran? Ich glaube auch nicht an Außerirdische. Wurde noch nie durchgeführt. Richtig, ja. Nee, also er meint, da gibt es doch gar keine Beweise für. Ja. Gibt's nicht, nee. Auch die Leute, die dafür umgebracht werden, die werden für Fantasie umgebracht anscheinend. Mhm. Und er sagt dazu, es würde man ein Baby töten. Das fand ich sehr gut. Ja. Ungefähr dasselbe. Ja. Justin Bieber. Ich glaube nicht an Justin Bieber. Ich weiß auch nicht genau, also ich kenne den Namen, also vom Namen her kenne ich das schon, das ist glaube ich ein Musiker, aber ich weiß, kann kein Gesicht damit verbinden. Ja, aber es lass es gibt. Lieber. Ja. Aber das Gute ist, bei Musikern und bei Love Parade, wir sind ja schon quasi bei unserem Thema angelangt. Super Überleitung. Ja, ja, unser Hauptthema diesmal hat auch was mit Musik zu tun. Wir haben nämlich von, den Namen muss ich jetzt nochmal kurz lesen. Tanakora. Machst du da auch so einen coolen Effekt drauf? Nein, der kommt von selber. Okay, der kommt von selber, stimmt. Haben wir eine E-Mail bekommen über die, was ist es denn, die Aufklärergruppe namens Avantgarde, wo wir nachher noch was zu hören, glaube ich, die eine Dokumentation gemacht haben über die Pop-Okkultur. Popokultur. Ja, also da sieht man ja die Macht des Bindestrich und warum man darauf achten sollte, ihn richtig zu setzen. Versägt. Über die Qualität dieser Dokumentation möchte ich ganz kurz anhand der Werbung, die mir Google vorschlägt, bei dieser Mail beweisen. Nämlich Regalprüfung nach DIN EN 15635, systemische Beratung, ostasiatische Sprachen und Rülpsen und Pupsen in 3D. Was? Ich denke, das sagt schon genug aus. Klick da mal bitte drauf. Nein. Nein. Komischerweise geht der Link dann auf 3D-Chat. Ach so, ah, okay, so benutze ich den auch. Jetzt wird's wirklich eklig. Ja. Ich habe gedacht, das sind so 3D-Soundeffekte, was, wenn man so einen 3D-Kopfhörer hat, dass man dann von allen Seiten rülpsen und. Super. Aber wenn das so ein Chat ist. Ja. Wie diese Drogen, die man so. Aber diese 3D-Fernseher, die haben erst den Durchbruch, wirklich, nachdem jetzt die ganzen Rülps- und Pups-Filme in 3D dafür erhältlich sind. Bei jedem Medium. Das ist quasi HD und Porno ist gleich 3D und Rülpsen. Ungefähr, ja. Ja, außer dass es auch immer schon Rülpsen war und Porno nicht so viel wichtig dafür ist. Das ist nicht wie bei VHS. Da war es auch schon Rülpsen und Pups. Gut, aber jetzt reden wir mal über diesen Film. Genau. Also worum geht's ungefähr? Wie hieß, Popkultur. du hast es gut gesagt, ja. Genau. Popkultur. Genau, ich habe es genug gesagt, wie es gesagt wurde, weil der Film hat erstmal, wenn man anfängt, ihn zu schauen, schon den großartigen künstlerischen Kunstgriff. Ja. Kann man das so sagen? Künstlerischer Kunstgriff. In dem Fall muss man das so sagen. Ja, dass alle Texte wahrscheinlich im Voraus geschrieben wurden und dann werden sie vorgelesen von einer weiblichen und einmal auch einer männlichen Vorleserstimme, die allerdings nicht echt ist. Ja. Sondern? Computergeneriert. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, das zu hören, dass computergenerierte Stimmen schon besser sind, als sie früher beim Fernsehen auf dem SMS-Chat waren. Stimmt, das wurde selten gesagt. Ich liebe dich, mein Hasi. Oder so, ja. Ausrufezeichen. Also Ausrufezeichen. Es war gar nicht so schlimm. Eine Zeit lang habe ich mich gefragt, ob das ein Computer ist oder nicht, aber dann manche Stellen war es sehr eindeutig ein Computer. Ja. Genie in E-Bottle. Ja. Man gewöhnt sich aber irgendwie dann doch recht gut dran. Das finde ich erschreckend. Bald werden echte Sprecher nicht mehr gebraucht werden. Ja, richtig. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. Wir ersetzen uns bald auch komplett durch Roboter. Wir chatten dann und unsere Computer lesen das vor. Genau. Der erste Podcast über ICQ generiert. Ja, genau. Das cool. Awesome. Und wenn wir lachen, kommt dann haha, haha. Ich muss nur kurz nochmal auf Topic gehen. Ja. Ich hatte, als ich meinen ersten Computer bekommen habe, habe ich danach gekauft weil ich wollte Primal Rage spielen. Das ist so ein Kampfspiel mit Dinosauriern. Das ist ein ehrenhafter Grund. Wo ich kurz sagen möchte, dass es bei diesem Spiel auch Rülps- und Furz-Attacken gibt, die ein riesiger Affe ausführen kann. Aber das ist jetzt egal. Das ist nicht der Punkt dieser Geschichte. Der Punkt ist, dass ich dann keinen Sound hatte, weil ich keine Soundkarte hatte, habe danach einen Soundblaster 16 gekauft. Mhm. Und da war ein Programm bei, mit dem man auch so eine Stimme machen konnte. Ja. Und was noch besser war, man konnte durch Auszeichnungen in dieser Textdatei, die man schreibt, auch sagen, welche Noten der singen soll. Und dann waren da so Gesangsstücke dabei. Zum Beispiel ein Männlein steht im Wald und so. Und das hat das dann so gesungen. Aber das und hat es funktioniert? Das hat schon funktioniert, aber das klang ganz, ganz, ganz komisch. Mhm. Also schlimmer als T-Pain auf jeden Fall. Ja. Habt ihr mal diese japanische Roboter-Pop-Sängerin? Ja. Das ist weird. Das ist tatsächlich sowohl ein Roboter als auch eine Gesangsmaschine. Und die singt dann Popmusik und tanzt auch dazu. Und das ist ein bisschen gruselig sogar. Nicht nur ein bisschen. Hm. Ich guck mal, ob ich es finde, dann packe ich es vielleicht in die Anmerkung zu diesem Podcast. Das wird wahrscheinlich Vocaloid sein, hat zu dem Mikro. Okay. Das findet man auf jeden Fall auf whatthefuckjapanseriously.com. Nicht nur whatthefuckjapan.com, weil die sind eklig. Okay. whatthefuckjapanseriously.com. Okay, ich gucke mir einfach beides an und fälle meine eigene Meinung. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema. Ja. Computerstimmen. Computerstimmen, genau. War das Thema? Das war das Thema. Fast. Das war das Thema. Ja, also es geht eigentlich darüber, es fängt eigentlich an, die Doku, dass ein paar Ausschnitte gezeigt werden aus verschiedenen MTV-Sendungen, glaube ich, vor allem Live-Auftritten. Man sieht dann so Kanye vor Feuer, also mit leuchtender Brille und Anzug wie Satan ungefähr oder satanisch. Ja. Shakira mit Schlange, küssende Frauen. Küssende Frauen sieht man ganz oft in der Doku, weil das ist widerlich. Auf jeden Fall, das wird nicht explizit gesagt, aber irgendwie suggeriert das diese Doku. Und dann wird das Hauptthema gesagt. Der zentrale Satz der Doku ist, wie im Himmel, so auf Erden. Stimmt. Und das ist der Leitsatz, nachdem sogenannte freimaurerische Gruppierungen und illuminatisch anmutende Gruppierungen die gesamte Musikindustrie leiten aus dem Dunkeln heraus. Genau, das ist die Kernaussage des Ganzen. Und um die zu untermauern, gibt es eine wievielstündige Beweisführung. 1000. Drei Stunden oder so. Dreistündige Beweisführung anhand von hunderte Ausschnitte aus irgendwelchen Musikvideos und Live-Auftritten. Richtig. Wobei ich sagen muss, dass Teile von dieser Doku sind ja auf YouTube zur Verfügung gestellt. Ja. Aber für ein paar muss man dann doch irgendwie über Super Shield, wie heißt das Ding? Hotspot Shield. Beispielsweise, oder ein ausländischer Proxy. Dann habe ich es gar nicht alles gesehen. Oder ein es kommt drauf an, manche gehen schon, es gibt verschiedene Leute, die... Halt alles, was von Sony Entertainment ist, geht nicht. Genau, ja. Und ich bin nur der fünfte. Danke, Teil. Sony Entertainment. Weiß ich. Warum ist das so schwer, auf YouTube Musik zu sehen? Tja, da muss man halt auf Vimeo gehen. Ja, oder Clipfish. Ja, und dann werden erstmal eigentlich die ganze erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel dieser Doku bestehen eigentlich nur daraus, dass verschiedene Symbole erstmal vorgestellt werden. Ja. Und mit einer Bedeutung dem Zuschauer erklärt werden. Und zwar nur eine Bedeutung. Es sind nicht alle Bedeutungen, die das Symbol hat, sondern nur die okkulte Bedeutung, die später auch dann sozusagen an dem Film nachgewiesen werden soll, wird vorgestellt. Zum Beispiel, dass das Kreuz bedeutet nicht Jesus oder Christlichkeit, sondern immer Sonnenwende. Ja. Ja. Zum Beispiel. Oder das allsehende Auge, oder der Mond bedeutet immer Spiegel. Oder und der Spiegel bedeutet immer Mond. Genau, und Pentagramme bedeuten Venus oder Luzifer. Aber Luzifer im positiven Sinne als der Lichtbringer. Ja, genau, das ist ja die Venus als Morgenstern. Und die Venus als Abendstern ist ja Satan. Genau, das ist dann Sirius. Und das ist auch ein veritables Sexsymbol, wird gesagt. Das das stimmt. Sirius hat an dieser Stelle aber nichts mit Harry Potter zu tun. Nein. Obwohl es auch ein Hund ist. Ja. Da-da. Stimmt. Und dann wird auch noch ein bisschen erstmal gezeigt. J.K. Rowling, die große Okkultistin. Ja, das ist... Und es gibt auch okkulte Handstellungen, richtig? Genau, es gibt verschiedene, zum Beispiel das Alles-Okay-Zeichen aus der Tauchersprache bedeutet. Stimmt, ja. Ja. Was bedeutet das nochmal? Das ist das allsehende Auge. Hm? Das ist genau, das bedeutet allsehendes Auge. Genau. Ich wollte nur gucken, ob wir aufgepasst haben. Oder es bedeutet Arschloch. Das hat nämlich die Kanzlerin gemacht, als sie Berlusconi getroffen hat. Ja. Die hat das auch zurückgemacht. Ja, weil beide sind Hobbytaucher. Oder sie sagen beide... Sie wollte sagen, alles okay, er hat gesagt, ein Arschloch. Das war cool, Loch. Ja. Und was gibt's noch? Es gibt so mit zwei Händen eine Pistole machen. Heißt, wie im Himmel so auf Erden, wenn man mit einer Hand das nach oben macht und mit der anderen Hand nach unten. Weil es gibt auch ein Bild von Baphomet, der bei den Templern ja irgendwie angebetet wird anscheinend. Also Baphomet ist ja einfach nur eine Kombination aus verschiedenen dieser Symbolen. Genau. Und also er zeichnet sich halt vor allem durch diesen Ziegenkopf aus. Und genau. Und durch seinen enormen Phallus. Genau. Und seine der auch Brüste. Golden ist. Durch seinen goldenen Phallus, genau. Ja. Und dann gibt es noch das Victory-Zeichen. Genau. Also was man fälschlicherweise als Victory-Zeichen. Oder Peace-Zeichen, genau. Ja. Ja. Oh, überhaupt auch das Symbol für Peace? Genau. Ja, genau. Also dieser Kreis mit dem Strich in der Mitte und unten zweigen sich dann zwei kleinere Striche nach links und rechts ab. Genau. Das gibt's auch. Also das Victory-Zeichen ist ja japanische 5 und hebräische 6 und das ist der 11. Ja, genau. Und das heißt? Und 11 heißt? Das ist auf jeden Fall okkult. Ach so, und wahrscheinlich auch 9-11 oder so. Könnte vielleicht sein, ja. Aber das wird dann nicht gesagt. Aber ja genau, japanische 5. Sind die Japaner alle okkult deswegen? Also vom 11. September an bis zum Jahresende sind es 111 Tage. Wow. Ja, japanische 5. Also nicht, auf gar keinen Fall lateinische 5. Die ist ja auch nicht kaum. Nein, das könnte ich ja noch nachvollziehen. Aber das ist die japanische 5. Die japanische 5, richtig. Und dann gibt es noch das Not. Das Zeichen, was die Rocker so gerne benutzen. Ah. Dieses mit den beiden Hörnern. Ah, okay. Ja. Genau, also was in Italien heißt, deine Frau geht dir fremd. Und woanders, lass mal telefonieren. Richtig. Und bei uns heißt das nur Metal. Rock'n'Roll. Ich dachte, das heißt Wacken. Ja. Also, Wacken ist vorbei, du Spasti. Hey. Wow, unsere älteren Zuhörer werden sich erinnern. Das war zu meinen Abi-Zeit. Okay. Aber was heißt jetzt das Wackenzeichen? Das der Teufel. Ja, sag das mal, ist der Baphomet. Das sind zwei Hörner. Ah, stimmt, wahrscheinlich heißt das auch Baphomet. Genau. Ja. Das ergibt Sinn. Ich glaube, das war so. Ja. Und dann wird auch noch kurz, bevor es wirklich dann richtig losgeht, also dann wird einfach noch an verschiedenen Plätzen auf der Welt nachgewiesen, wo es das gibt. Zum Beispiel auf dem Petersplatz gibt einmal diesen Obelisken. Mhm. Das ist der Phallus. Und wenn man aber von oben drauf guckt, dann sieht man dann auf der anderen Seite die Kuppel vom Petersdom und die sieht aus wie eine weibliche Brust. Das weibliche Gegenstück zu einem Phallus. Genau. Richtig. Logischerweise ist das Die Brust. Richtig. Genau. Richtig. Wie man weiß. Mhm. Und rechts davon ist das Pantheon und das sieht aus wie ein Pentagramm. Und alles zusammen ist da. Aber wie ein abgesägtes Pentagramm. Ah, nee, gar nicht wahr. Das ist ja wie in Washington. Das ist kein Pantheon, oder? Genau. Und das wird danach dann gesagt. Das ist nämlich mit dem Pentagon und dem Obelisken und der Kuppel vom Kapitol. Washington Monument und genau. Richtig. Ah, genau. Aber ich glaube, das war nicht das Pantheon in Rom, sondern irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall ist da auch ein fünfeckiges Gebäude noch. Direkt an so einem Fluss. Ja. Also da sieht man mal, dass das eigentlich alles von verschiedenen Verschwörern gebaut wurde. Ja. Die aber den gleichen Ursprung haben und deswegen die gleiche Symbolik verwenden. Ja, die wir heute auch in der Popmusik finden. Ja. In der Pop-Okkultur. Also was ich super seltsam fand, überhaupt an dem ganzen Konzept, ist halt, dass wenn das doch okkult ist, und okkult bedeutet ja verdeckt oder geheim, warum sollte man dann diese ganzen Zeichen und Handgesten und sowas öffentlich, und öffentlicher geht es ja wohl nicht als in so einem Videoclip. Ja. Und also, das ist so der grundsätzliche Fehler, den sie begangen haben, richtig, mit der Verwechslung von Esoterik und Exoterik. Du bist so schlau. Kann ja leicht passieren, ein Buchstabe. Ja. Wenn einer lispelt, ist ähnlich an. Esoterik. Also, ich fordere die Leute von Avantgarde auf, auch ihren Doktortitel zurückzuziehen. Richtig. Ja. Und auch ihr Abitur. Also Avantgarde, was sind das eigentlich für Leute? Weiß man nicht. Das weiß man nicht so genau. Also die haben einen YouTube-Channel und mehr findet man über die. Ja, genau. Das sind, die sind Schattenpersonen. Wow. So wie bei Momo. Genau, die grauen Herren. Die schreiben dir erst ganz viel auf deinen Spiegel und dann gehen sie raus und da steht nichts mehr drauf. Außerdem klauen sie dir deine Barbie. Ja, genau. Deine Laufsing-Sprechpoppe. Mhm. Popstar Steffi. Ja, sehr schön. Genau, und dann, das waren eigentlich die ersten beiden Teile, da ging es noch nicht so richtig los, aber dann geht es richtig ab. Dann kommt nämlich der dritte Teil, der fängt erstmal an mit einem Disclaimer, ab hier nur noch ab 16. Ja, Zu Recht. Weil es werden halt ziemlich eindeutige Musikvideos gezeigt, die man nur nachts und tagsüber auf den Musiksendern sehen konnte, und als es die noch gab und oder als die auch noch Musikvideos gezeigt haben, also so vor 10 Jahren. Ja. Ja, und das fängt an. Zum Beispiel, das nachgewiesen wird eindrucksvoll am Video Umbrella von Rihanna. Ja. Nicht an dem Remake aus Glee mit Gwyneth Paltrow, nein, mit dem richtigen. Dass hier in diesem Video die Geschichte von der Initiation in eine Geheimloge dargestellt wird. Ja. Und das fängt damit an, dass sie halt noch erstmal tanzt und sie hat diese Frisur. Diese Kinderlocke über den Augen. Über dem linken Auge. Genau, nur über einem Auge. Hat sie eine Locke und das gibt es schon seit dem alten Ägypten und das heißt, dass man noch nicht eingeweiht ist. Das heißt, dass man Emo ist. Die Frisur gibt es schon, seit es Haare gibt. Ja. Aber die ist nicht zufällig, diese Frisur. Niemand, der die hat, hat die aus Zufall. Jeder trägt sie, um zu zeigen, dass er unschuldig ist. Ja. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass nach der Initiation, dass sie trotzdem manchmal Haare über einem Auge hat. Das passiert nie. Nein, das passiert nie. Und dann kommt es aber, dass ein, da ist sie noch, am Anfang ein Kind und dann wird die Macht Baphomets durch irgendeinen schwarzen Mann ausgeübt, der da auch rumtanzt. Jay-Z. Ja, genau. Was, Jay-Z? Ja, und dann wird sie aufgenommen durch eindeutige Sexgesten. Richtig, und zwar ein Schirm zwischen ihren gespreizten Beinen. Genau, und weißt du, was dieser Schirm darstellen soll? Sie sagen es eindeutig, nämlich ein männliches Körperteil. Eines der vielen. Wow. Ja. Dieser Schirm ist eindeutig ein männliches Körperteil. Danach ist sie nackt gezeigt und ist schutzlos ausgeliefert als Sexsklavin. Aber ganz silber und steht in einer Pyramide. Genau. Oh. Okay, also das ist wirklich eindeutig. Mhm. Ja. Mehr eindeutig geht nicht. Kommen keine Treppen vor, leider, oder? Nee, die Treppen kommen ja später. Die kommen gleich. Genau, also, aber das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Aber ich wollte noch sagen, zu den gespreizten Beinen, sie steht eigentlich eher in so einer Ballettpose, also so mit auf den Zehenspitzen und hat die Beine rechtwinklig sozusagen. Also sie steht auf den Zehenspitzen und hat diesen, wie ein Viereck, das sie dann bildet. Also es sieht nicht wirklich aus, als ob sie jetzt die Beine streizt und da den Schirm hin und her bewegt, sondern es ist so ein ganz kurzer Moment, wo sie diese Ballettgeste eigentlich einnimmt. Naja, aber das ist eindeutig. Ja. Also es wird ja auch zu Jay-Z später noch gesagt, dass er ja eindeutig ein Freimaurer ist und auch Okkultist. Er hat ja auch immer den Ring mit den beiden Zirkeln. Nee, hat er nicht. Und dass quasi eine Initiation eines weiblichen Mitglieds ja nur durch einen Freimaurer dritten Grades erfolgen kann. Ja, genau. Und daher schließen sie, dass er Freimaurer dritten Grades ist. Und was muss man machen, um Freimaurer dritten Grades zu sein? Außerdem war der bei der letzten Logenparty. Genau. Was man als um Freimaurer dritten Grades zu sein, mehrere Stunden ohne Sonnencreme in der Sonne war. Genau. Also ich habe mir jetzt auf Sonnenbrand und nicht auf Schwarz sein bezogen. Das ging schon nach hinten los. Tja. Ja, aber ich kannte trotzdem dieser Argumentation nicht folgen, weil auch am Ende hatte sie noch die Locke über dem Auge. Richtig, nach genau. Nach ihrer Initiation ist sie auch aufgefallen. Ne? Ja. Richtig. Also Bullshit, aber dann wurde es trotzdem bewiesen, weil es gibt auch andere Bilder von Madonna und auch von Britney Spears, die auch einen Regenschirm haben. Und vielen anderen cool Leuten. Idee. Die haben dann alle möglichen Leute mit Regenschirm gezeigt. Also ja. Dann kommt ja auch ein ganz großer Teil mit Lady Gaga auch. Mhm. Die hat auch einen Regenschirm. Ja, die haben alle einen Regenschirm. Leona Lewis hat auch einen Regenschirm. Ja. Genau. Christina Aguilera hat einen Regenschirm. Die haben Mariah Carey hat einen schwarz-weiß karierten Regenschirm. Wow. Und schwarz-weiß heißt wie im Himmel so auf Erden. Richtig. Und immer wenn schwarz-weiß vorkommt als Schachbrettmuster, heißt das böse. Genau, Verschwörung. Ja. Mhm. Und wenn es als Streifen vorkommt, heißt das auch Schachbrettmuster. Weil das ist ja Schwarz-Weiß-Dualität. Ja. Genau. Ja. Mary Poppins hat auch einen Regenschirm. Aber ich liebe Mary Poppins. Tja, bis jetzt. Das hat jetzt auch ein Ende. Ja. Genau. Und dann geht's noch. Dann folgt es eigentlich mit Christina Aguileras Werdegang, oder? Ja, es kommt eigentlich noch. Ja, ja. Ja. Meinetwegen. Willst du noch was sagen? Leona Lewis ist nicht so wichtig. Da war nur noch ein Karussell. Ein Karussell ist immer das Zeichen für Tierkreise. Ja, außerdem war die auf einem violetten Boden. Und violett ist ja auch sehr wichtig, weil das ist ja blau und rot. Und blau sind ja die unteren gerade der Freimaurer und rot die oberen. Ja. Und deswegen immer daher. Bei Violett schlagen das ist ja die Alarmglocken. Quasi. Das ist ja, genau. Die ultimative Freimaurerfarbe Violett. Ich würde mal gern versuchen, ein Video zu machen, das vollkommen symbolfrei ist. Ja. Ob man das hinkriegt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dann darfst du nie Hände zeigen. Ja. Du darfst deinen Mund nicht aufmachen vor deinem Mikrofon. Ja. Vielleicht musst du zum Beispiel der Anfang von Nothing Compares to You. Ja. Wo man nur ihr Gesicht sieht. Aber da hat sie schon die Haare ab, das ist schon ein Symbol. Von Radiohead, wo Tom York so das mit dem Wasser, wo man nur die ganze Zeit sein Gesicht sieht, das einmal ins Wasser kommt und dann wieder raus. Willst du jetzt echt sagen, dass Radiohead-Videos ohne Symbolik sind? Ja, Radiohead-Videos haben keine Symbolik. Was ist mit Nirvana-Videos? Die haben auch keine Symbolik. Mhm. Zu Kid A gab es ja auch keine Videos. Nee. Keine Singles. Total nicht kommerziell. Das fand ich gut. Ja, So, jetzt geht's weiter. Wir machen heute All Things Music, da ist das okay. Ja, richtig. Das ist ja on topic. Ja. Ja, also danach geht's um Christina. Genau, und da hatte ich einmal ein bisschen so rausgeschrieben, wie die Frau argumentiert hat, die liebe Computerfrau. Mhm. Und damit sich unsere Zuhörer jetzt auch mal vorstellen können, wie das so inhaltlich vonstatten geht in den einzelnen Folgen, werde ich das jetzt mal vorlesen. Also man muss sich immer vorstellen, es laufen im Hintergrund laufen immer die Musikvideos, die im Moment besprochen werden. Zum Teil auch in Slow-Mo dann nochmal und rangezoomt. Ja, und es sind Randbemerkungen dran, was man jetzt gerade zu sehen hat und so weiter. Okay, also zu Christina Aguilera. Mit 11 Jahren kam sie zu Disneys Mickey Mouse Club. Der Mickey Mouse Club ist unter Verschwörungstheoretikern überaus berüchtigt, was die Manipulation von Kindern betrifft. Manche sprechen sogar von rituellem Missbrauch. Also ich finde eher der Tiger in den Club war ritueller Missbrauch. Und als Aber sie das TV. Sagen, da sieht man ja Christina Aguilera im Disney, in Walt Disney. Wie heißt dieser Vergnügungspark? Walt Disney World. Walt Disney World, genau. Walt Disney World. Und da ist neben ihr Donald Duck und er entblößt ihre Brust. Ja, weiß Bescheid. Donald Duck weiß, wo die guten Sachen versteckt sind. Ich glaube, Tabaluga TV ist das meiste, was so drauf ist. Kennt ihr das, wenn die am Ende über diese Strecke laufen müssen da? Nein, über diese Eiser. Wo sie sich das merken müssen. Ja, ja. Und das ist so gemein, weil die müssen sich das merken, dann wird einem erst der Weg angezeigt und dann wird er ausgeblendet und die müssten das ohne diese Anzeige aus dem Kopf machen. Und dann gibt es richtig Psychoterror gegen die Kinder, die das machen, weil der scheiß Schneemann, der da immer rumsteht, der sagt immer die ganze Zeit, sie schaffen es nicht. Boah, das habe ich nie gesehen. Ich auch nicht, aber ich weiß es auch nur, weil meine Schwester mir das letztens erzählt hat. Das ist eine gute Story. Ja. Okay. Also Aguileras eigentliche Karriere in der Popbranche begann mit dem Song Reflection, Soundtrack zu dem Disney-Film Mulan. Das hatte ich ganz vergessen. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste das auch nicht. Nee, Genie in a Bottle. Ja. Ich dachte immer, Genie in a Bottle. Genie in a Bottle. Sie wirkt sympathisch, ist dezent gekleidet und hat sicherlich keine schlechte Stimme. Obwohl sie erst am Anfang ihres Aufstiegs steht, darf sie bereits die weiße Venustraube fliegen lassen. Weil das ist so schwer, ins Geschäft zu gehen. Richtig. Wie der Papst, genau, ja. Auf diese Single folgte ihr erstes Album. Und auf dem Album und den Singles ist dann halt immer so ein bestimmtes Symbol drauf. Ein Kreis. Ja, und mit so noch einem kleinen, also sieht aus wie Dirk Bach von oben. Ungefähr. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, okay. Genau. Und dieses Symbol könnte man auf den ersten Blick für ein Sonnensymbol halten, aber es ist wohl eher eine stilisierte Version der Weltenschlange, auch Ouroboros genannt. Das fand ich so konstruiert. Ja, das war echt. Weltenschlange ist eine Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Ja, so ein Lindwurm quasi. Ja, wie das Auron. Genau, und die taucht halt ganz oft im Okkulten auf und besonders oft in Verbindung mit Alchemie. Und dann wird eingeblendet das Symbol von Firefox. Ja, stimmt. Weil Firefox ist auch die Weltenschlange. Ja, die ist Firefox Alchemie. Ja. Nein, das ist auch, weil das in Schwarz beißt. Ja. Und astrologisch ist es das Sternzeichen Draco, also wo ja auch die Action-Menschen kommen. Ja. Welches sich um den Polarstern schlängelt, daher kommt es. Und Draco geht ja nie weg vom nördlichen, also vom Sternhimmel im nördlichen Polarhemisphäre. Genau. Und die Auswahl dieses Symbols lässt eben die Tatsache, dass Aguileras erster Hit, der Soundtrack zum Film Mulan war, in einem okkulten Kontext erscheinen. Denn in Mulan gab es ja einen kleinen Drachen. Ach so, ja. Otto Walkes. Genau. Otto Walkes. Richtig. Oder Kid Rock. Ja. Nee. War Eddie Murphy im Original, oder? Ja, genau. Nicht schon, Kid Rock. Du meinst das auch eher nicht Kid gewesen. Rock, sondern Chris Rock. Ich weiß. Ja. Okay. Die erste Single-Auskopplung aus ihrem Album war Genie in a Bottle. Das Ganze wirkte schon ein wenig sexualisierter, aber auch immer noch recht harmlos. Als Disney-Kinderstar hatte Aguilera bereits reichlich Erfahrung mit dem Okkulten in der Musikindustrie machen können. Kein Wunder also, dass sie deren Gesten bereits perfekt beherrscht. Die Gesten. Ja. Das sind immer so gute Gesten. Einmal einfach so die Hand bewegen. Ja, genau. Das ist dann eine Geste. Und dann macht sie wieder das Victory-Zeichen und das ist halt okkulte Geste. Genau. Und Aguileras Initiation wurde etappenweise in zwei Videos ihres Albums dargestellt. Und dann kommt erst ein Video, auf dem sie so Treppenstufen runterkommt und auf den einzelnen Stufen stehen so Tänzer. Ja. Und kommentiert wird es mit: Aguilera kommt aus der Spitze der Pyramide und steigt zu uns herab. Die Leute auf den Stufen repräsentieren die Sexpartner, mit denen sie auf dem Weg nach oben schlafen musste. Dann kann man sich auch nur was anderes dabei denken. Wäre es dann nicht irgendwie sinnvoller, wenn sie aufsteigen würde, anstatt... Ja. Ja, und besonders interessant ist dann das nächste Video zu I Turn to You. Und da haben sie eine gute Argumentation gemacht zu einigen Aufnahmen von... in dem sie in einem Mikrofon singt, vor dem sein weißer Popschutz ist. Ja. Und das ist ganz eindeutig, dass sie den Baphomet oral befriedigt. Ja, weil auf dem Baphomet-Bild, das am Anfang gezeigt wurde, war dieser Metall oder dieser goldene Pfeilphallus Symbol, das er zwischen den Beinen hatte, auch mit so einem Kreis drum. Ja, genau. Ja, das war auch ein Popschutz. Das war halt ein anderes. Auch dieses geometrische Form, ein Kreis mit einem Pfeil, sozusagen wie ein Stand-by-Zeichen. Ja. Das kam halt da auch sozusagen drin vor, durch gewollten Zufall im Bild. Genau. Und da sind immer schöne Sachen dann. Wenn sie, da zeigen sie ja mehrmals verschiedene Aufnahmen von, da steht immer drunter ohne Worte. Ja. Und das sind halt einfach Bilder, wo sie ins Mikrofon singt. Ja, also sie hat den Mund auf und dann wird sie eingefroren und das zoomt dann an ihrem Mund so ran. Also es gibt wirklich keine Probleme, bei Christina Aguilera Bilder zu finden, die sexualisiert sind. Aber das war's nicht. Also aber das kann man ja überall finden. Gesungen. Ja. Das kann man ja auch auf Haribo-Packungen finden anscheinend. Zum Beispiel. Ja, zumindest lässt der erste Eindruck den Song zwar als Liebeslied erscheinen, aber bei näherem Betrachten drängt sich schon eher der Verdacht auf, dass sie hier zu demjenigen singt, der Mitglied einer Geheimgesellschaft ist und ihr sozusagen die Möglichkeit gibt, sich für ein wenig Geld und Drogen zu prostituieren. Richtig. Genau. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Einem Zuhälter nicht unähnlich. Richtig. Danach wurden ihre Videos immer dunkler, sexualisierter und abstoßender. Nach Meinung der Autorin eine absichtliche Strategie der okkulten Musikindustrie zur Beeinflussung heranwachsender. Ihr zweites Album hieß Stripped. Folgende zwei Songs wurden unter anderem daraus ausgekoppelt. Can't Hold Us Down, und da trägt Miss Aguilera ein Outfit, das stark an eine Prostituierte erinnert. Nee. Da hat die doch so Pseudo-Blackface sozusagen, ja, dazu, genau, sich so ganz dunkel getönt hat. Ja, genau. So, sie hat da so New York Street-Party-mäßig und hat ziemlich viele rosa Klamotten an, aber sie hat, ich muss sagen, sie hat zwar so Strümpfe an, aber die gehen, glaube ich, nicht bis übers Knie, und sie hat keinen Rock an, sondern so eine Hotpants. Also ich finde, Prostituierte zeichnen sich gerade in Amerika durch Overknees und Rock aus, also so wie ich das kenne. Das sind die Klischee-Prostituierten. Ja, so sind Streetwalker, also die sehen so aus, aber die sehen nicht so aus, wie sie da aussieht, finde ich. Da hat sie Blackberry dabei gehabt. Das wäre das ja dann. Ja, das wäre das Zeichen gewesen. Naja. Das war ein Insider-Witz. Ja. Also ich muss kurz sagen, diesen Witz erklären, damit er nicht lustig ist. Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, das beliebteste Handy bei Prostituierten in Amerika sind die Blackberry-Handys, weil die den Freiern sagen, dass die Prostituierten Business meinen. Und dann werden die nicht so viel verprügelt, wenn sie Blackberry-Handys haben. Ehrlich jetzt? Genau. Ja. Überraschtes Gesicht an dieser Stelle. Ja, ja, ja. Aber es ist wahr. Ja. Nö. Gut. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Der Off-Topic-Podcast. Ja. Noch eine Spur degradierender ging es in dem Video zu dem Song Dirty zu. Den Symbolismus in diesem Video schenken wir uns mal. Fragen wir uns stattdessen, ob sich Heranwachsende so etwas anschauen sollten. Also ich, als das Video rausgekommen bin, würde ich mich ungefähr noch als Heranwachsenden sehen, und ich muss sagen, mir hat das Video viel Freude bereitet. Mir an dieser Stelle auch. Ja. Also ich fand es echt voll schön. Ja. War auch sehr ästhetisch. Ja, super ästhetisch. Ich fand's gut, dass sie mal im Mittelpunkt war und die Männer um sich herum. Nicht wie bei den ganzen Rappern, dass die immer in der Mitte sind und all die Prostituierten um sie herum, sondern sie war mal, sie hat mal hier das Sagen gehabt und die Männer um sich herum gefahren. Genau. Das fand ich sehr emanzipiert. Ja. Also ich glaube, sie hat einfach sich für ein bisschen Geld und Drogen prostituieren. Oder das. Ich habe mich sehr degradiert gefühlt durch dieses Video. Echt? Ja. Oh. Ich hab mich eher dreckig gefühlt, als ich die Mikrofonszenen gesehen hatte, weil das so offensichtlich war. Als sie da reingesungen hat und ich dachte, das geht doch nicht. Nimm's doch gleich in den Mund, du Schlampe. Ja, richtig. Genau. Ja, und zum guten Abschluss gibt's in diesem Teil noch ein abstoßendes Fotoshooting, was sie macht. Ja. Oh, ist ja wirklich abstoßend gewesen, ja. Ja, genau. Abstoßend und widerlich. Und widerlich. Und zu dessen Ende die Conclusio gezogen würde, das schreit förmlich nach rituellem Kindesmissbrauch. Ja. Muss das ja sagen, das war ein bisschen komisch, aber es war halt so merkwürdig. Sie saß halt ziemlich abgewrackt auf so einem Stuhl, und auf dem Boden war ein Pentagramm irgendwo auch gemalt am Rand mit Kerzen. Ein paar Kerzen, an den Spitzen. Wenn das ein geheim okkultes Foto gewesen sollte, war es das offensichtlichste geheim okkulte Foto der Welt. Das hat mit okkultem Material oder Symbolen gespielt, aber offensichtlich. Ganz genau. Also, ganz genau. So wie bei diesem Modeschöpfer Alexander McQueen. Und der sich letztes Jahr umgebracht hat. Der sich umgebracht hat, genau. Und der hat ja zwei Herbstkollektionen aufeinander gemacht, die Autoren dieser Dokumentation als Darstellung von okkulten Ritualen ausgelegt haben. Und das eine war halt also diese Dualität von Venus, dass sie einmal als Morgenstern und Lichtbringer ist und einmal als Abendstern und Satan. Und im ersten Jahr sind es halt so weiße, also viel stoffige Kleider, und die laufen dann so engelsgleich, schweben sie über die Bühne, und am Ende zeigt man in der Mitte so eine Pyramide wie beim Louvre quasi. Mhm. Und da wird dann so Kate Moss hologrammmäßig da rein projiziert. Ja. Und dann verwandeln sie sich in einen Stern zurück. Und bei dem Jahr da. Wie bei Pinocchio. Also, wie bei Pinocchio, das habe ich nämlich auch gedacht. Die gute Fee Kate Moss. Genau. Ja, und im nächsten Jahr hängt die Pyramide von oben nach unten. Und das heißt ja, wie auf Himmel, so auf Erden, diese zwei Pyramiden. Ja. Und das war ein eindeutiger Beweis auf den okkulten Hintergrund dieser Modenschau. Und die Models laufen auf roten Linien zu ganz, so rituell anmutender Musik. Und diese Linien ergeben halt ein riesiges rotes Pentagramm. Das auch beleuchtet wird. Also das ist wieder richtig, sehr versteckter Okkultist. Super versteckt. Und also das ist ja auch das Gefährliche dran, wenn das so versteckt ist. Ja. Sehr gut fand ich das versteckte okkulte Video von Kanye mit Daft Punk. War das da drin in der Doku? Ja. Ich habe das auch nicht gesehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Das halt, da waren irgendwie Daft Punk in einer Pyramide und das war dann der Beweis, das ist so cool. Warst du bei der Live-Tour von Daft Punk? Die hatten da ganz, ganz viele Pyramiden als Hintergrund. Ja, ja, die waren halt irgendwie bei einem Auftritt, bei irgendwas, irgendeiner Verleihung. Und da war halt der Kanye dabei und hat sein Ding gemacht. Und dann plötzlich ist, oh, und jetzt kommen wir noch Daft Punk. Und dann haben die halt dü-dü-dü gemacht. Ja, das war genau wie bei Tron. Ja, Tron. Ungefähr. Das einzig Gute an Tron. Ja. Der Daft Punk-Film. Ja, also was ich halt da bei diesem Alexander McQueen und seiner Modenschau gedacht habe, ist halt tatsächlich so, ja, der benutzt das so offensichtlich, dass das gewollt sein muss. Das kann nicht einfach so, hey, wir machen versteckte, okkulte Sachen und die Leute merken es nicht und halten es für Kunst. Der benutzt die Sachen für Kunst. Und zwar total offensichtlich. Und dass sie da so ein Okkultismus und so geheimnistische Sachen hineininterpretieren, ist schon das völlig so, als würden sie sagen, was weiß ich, diese und jene Black-Metal-Band benutzt satanistische Symbole. Geheim. Und auch Texte. Ja. Richtig, und auch Texte. Sie wollen unsere Kinder trainieren. Zum Beispiel. Ja. Ja, das war echt gut. Und die haben ja dann, genau, die sind, glaube ich, darauf gekommen, über diese Schmetterlinge, die halt in der einen Folge, die leider nicht auf YouTube online war, die habe ich nicht gesehen, hatten. Und da hatten sie auch Mariah Carey noch angesprochen, die ja auch sie ohne Schmetterlinge zu sehen. Das ist schon ganz, das fällt einem ganz schwer, sie einmal anzutreffen, Mariah Carey, ohne Schmetterling. Ohne Schmetterling. Und da haben es so ähnlich wie bei Christina Aguilera gezeigt. Also, apropos nochmal zurück zu Aguilera, das wurde halt auch dargestellt an dieser Geschichte, wie sie halt von diesem netten Mädchen runter zu dieser Sexhure gekommen ist. Diese Sexhure. Ja, ich wollte ein lustiges Wort finden. Ist dir gelungen. Ja, da haben sie auch gesagt, das ist so der Plot, den die Tempel da oder die Drahtzieher, die Schattenmänner, die man eigentlich nie in der Doku wirklich herausfindet, wer das eigentlich ist, wer das alles so steuert, haben, um Teenagern das zu suggerieren, dass sie sich auch so verhalten sollen und auch zu Sexsklaven der Geheimlogen werden sollen. Und interessant daran ist halt, dass es alles so Disney-Stars sind. Aus dem Disney-Club. Richtig. Also nicht nur Britney Spears und Christina Aguilera, auch diese neue Generation, Jonas Brothers, die ja angeblich auch Freimaurer sind, weil sie so satanistische T-Shirts tragen. Und keine Metal-Shirts, sondern satanistische T-Shirts. Als ich Camp Rock gesehen habe, dachte ich auch, das ist bestimmt Satanismus. Ja. Und halt auch Miley Cyrus und Hilary Duff und diese ganzen jungen Mädels. Ja. Dass sie halt immer, also immer ganz nett anfangen und dann am Ende sind sie so Bitches. Ja, besonders tragisch wird das aber dann nämlich zum Beispiel bei Leuten wie Mariah Carey. Da wird es tragisch, ja. Ja, da musste ich erstmal dramatische Pause machen. Weil da wird dann auch ganz klar gezeigt, also man sieht sie erst singen, ihr I Need a Hero oder wie das heißt, also heißt aber Hero das Lied, oder? Das heißt nur Hero. Ja. I Need a Hero ist Bonnie Tyler. Genau, beide sehr gut. Auf jeden Fall, Hero sieht man da von ihr, wie sie singt, mal als junges, hübsches Mädchen mit toller Stimme und danach mehrere Jahre später dasselbe Lied wieder aufführen, nach mehreren Brustvergrößerungen und dadurch ganz viel Lungenvolumen hat sie eingebüßt und nur noch mit einer Fistelstimme sozusagen für Mariah Carey-Verhältnisse. Und die musste auch mit Backup-Sängerinnen unterstützt werden. Ja, das war ja schon echt hart. Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich so ist bei Brustvergrößerungen, ob die halt so in die Lunge, kriegt man ja Silikon rein. In die Lunge, Und die werden dann aufgepumpt? Ja. Und dadurch erscheinen die Brüste größer. Genauso wird es gemacht, Okay, und dann dadurch geht das Lungenvolumen weg. Darf man auch nicht mehr rauchen. Die Luft wird halt dann da reingeleitet. Ja. Und dann wurde auch so ein Video gezeigt, wie sie halt die ganze Zeit nur noch um ihre Brüste und nicht mehr um ihre Stimme am Ende. Und das war ja ziemlich tragisch. Nein, und danach kommt schon Lady Gaga. Haben wir was zu Lady Gaga? Jetzt haben sie rausgefunden, Lady Gaga, die macht schon ganz schön sexualisierte Videos. Haben sie dann erklärt, auch. Haben sie erstmal rausgefunden. Ein Video fängt ja schon an mit so 3 Uhrsteckern, wo GGG draufsteht. Und wenn man GGG umdreht, wird da draus nichts. Doch, 666. Aber auch nicht so richtig. Das sah so nicht so aus wie 6. GGG no Kitaro, oder wie heißt das? Ja, genau. Das geht ja auch um okkulten Scheiß. Stimmt. Es geht um Monster aus Japan. Ja. Oder und nee, um Zombies und Geister. Ja, um Geister. Genau, und dann wird gezeigt, dass sie sich in dem Video zu Bad Romance. Noch was ganz Kurzes, was mir gerade einfällt. Ja. Das Gaga ist ja jeweils, also das G ist ja der 7. Buchstabe im Alphabet und A der 1. und 7 minus 1 ist 6 und das war dann 2x6. Wow. Da fehlt aber noch eine. Gaga. Jetzt musst du noch Lady so umrechnen, dass auch eine 6 rauskommt. Ja. Das geht sicher. Okay, das, wir wissen das. Wir brauchen das gar nicht nachprüfen. Wir wissen, dass das stimmen muss. So funktioniert das. Weil Lady Gaga, der Name kam ja nicht irgendwo aus, nicht aus Radio Gaga oder so, was später auch nochmal thematisiert wird, weil es wird... Das ist der beste Teil. Wurde die ganze Zeit sagen wollen, erstmal Lady Gaga ist sexualisiert und später. Und außerdem, ihr, die das immer geil fandet, die ist wahrscheinlich ein Mann. Ja, ja. Und auch die Leute, zum Beispiel Lady Sunshine oder wie die heißt, Lady Sunray, glaube ich, mit der sie am Anfang in New York rumgetourt ist. Nee, die hieß Lady Stardust. Genau, Lady Star, nee, genau. Nee, es ist David Bowie, Lady Star. Ja, die Bright. Lady Doch, Bitch die hieß Ray? Lady Stardust. Genau, Lady Bitchray hieß sie. Was? Ja, okay. Yeah, shout out zu Lady also Bitchray. Also die Lady-Freundin von Lady Gaga, die sieht auch aus wie ein Transvestit. Ja, ja, man kriegt leicht den Eindruck, dass man es hier mit Transvestiten zu tun hat. Ja, das war gut. Und dann wurde immer auf den Schritt von Lady Gaga auf den Shows rangezoomt. Und da habe ich mich auch dreckig gefühlt. Auf die Jonas. Ich nicht. Wo immer Penisse gesucht wurden. Aber es gibt ja auch dieses Video, wo sie von irgendwas runtersteigt und diesen kurzen roten Rock anhat und dann, da hängt ja offensichtlich so irgendwas raus und meiner Meinung nach ist es einfach nur so ein dusseliger PR-Gag, der halt, ich meine, der hat so gut funktioniert, dass alle drüber gesprochen haben, sogar meine Mama hat drüber gesprochen und die hat keine Ahnung von nichts. Ich meine, es geht einfach, warum kann man, warum liest können eigentlich nicht nur das Blog von Paris Hill. Männer? Sie schreibt den Blog von Paris Hill. Warum können eigentlich nur Männer als androgyn dargestellt werden, Frauen aber nicht? Also ich denke auch, dass die eher so in die Richtung gehen, so modisch so eine Art androgynen Look zum Teil darzustellen. Aber und das war ja auch. Bei Bill von Tokyo Hotel hat ja auch keiner gesagt, richtig. Ob der jetzt, dass der eigentlich eine Frau ist, oder gab es das in der Bravo? Alle haben nur gesagt, er sieht aus wie Nena. Oder so, wie Nena gerne aussehen möchte. Okay. Das war ja aber auch damals in den 70ern das Problem von Patti Smith und der, dass sie einfach so der Anti-Bowie war, quasi das Gegenstück zu David Bowie. Ich meine, klar war David Bowie eine Skandalnudel und so, aber niemand hat gesagt. Ja, genau, niemand hat halt gesagt so. Ja, David Bowie voll schwul und so, aber bei Patti Smith, die sich ja so androgyn und männlich gegeben hat, haben dann alle gesagt, so, die ist bestimmt lesbisch, was soll denn das und so und genauso ist das, also meiner Meinung nach ist das hier auch so. Ja, wahrscheinlich. Alle nochmal Horses hören zu Hause. Ja, ist ein gutes Album. Und wir haben sie auch noch gesagt, das heißt ja auch, Lady Gaga ist ja eigentlich so eine Anspielung an Radio Gaga und Freddie Mercury, der ja auch in dem Radio Gaga Video als Transvestit dargestellt wird. Das ist ja offensichtlich. Ja. Haben Sie sich auch mal das I Want to Break Free Video angeguckt? Ja, das alle. Wird, genau das wurde da eingespielt an dieser Stelle, komischerweise. Das ist nicht das Radio Gaga Video. Ja, stimmt. Also ich wusste gar nicht, welches Video. Wo er staubsaugt und so. Ne? Ich dachte, das ist das alles nur geklaut Video von dem Prinzen. Genau. Aber das haben sie ja nur geklaut. Weil das letztlich mich aus Radio Gaga und Lady Stardust, also dem weiblichen Alter Ego von Ziggy Stardust, a.k.a. David Bowie zusammen. Oh, und daher auch dieser Blitz über ihrem Auge, weil das, Ziggy Stardust hatte das genau. Das ist ja nicht der Blitz, das ist ja die Siegessono und das heißt Hitlerjugend und SS. Stimmt, ja. Das ist die Siegerrune. Die Siegrune. Ja. Und danach geht es nämlich auch weiter mit Runen, dann geht es nämlich um die Rune im Peace-Zeichen. Weil dieses Teil in der Mitte vom Peace-Zeichen ist ja nicht irgendwie der Weltenbaum oder was man wieder daran sagen, denken könnte, nein, das ist doch die germanische Todesrune und okkult. Aber leider umgedreht. Ja, nein, das kann man sicher wieder umdrehen. Ach so. Und durch die Möglichkeiten, durch die technischen Möglichkeiten, die dieser Doku zur Verfügung stehen, wird das auch des Öfteren gemacht. Ja. Das ist eine super Doku. Also ich muss schon sagen, die Leute sollten sich zumindest eins dieser Videos mal angucken. Vielleicht nicht die ersten zwei, weil die sind ein bisschen lahm. Ja. Das ist ja nur die Erklärung. Da wird nur der Grundstock geliefert, dass man die Symbole später erkennt. Genau, aber irgendeins von den anderen sollten wir sich schon mal angucken. Ja. Die ganzen 3 Stunden muss man sich vielleicht nicht geben. Also was wir jetzt gerade besprochen haben, sind die ersten 10 Videos und die gingen die ganze Zeit so. Also das ist schon ziemlich hart. Und dann im 11. von 17 Videos geht es dann um Rückwärtsbotschaften. Habt ihr euch das auch angesehen? Oh, das fände ich am hanebüchensten. Ja, das war sehr, sehr schön. Rückwärtsbotschaften sind immer super. Aber andererseits hat es mich auch irgendwie überzeugt, weil habt ihr euch auch schon mal überlegt, was dieser bedümmliche und bedeutungslose Spruch So say we all. Nein. Yes, we can. Von Obama, der von ihm bis zum Erbrechen, und ich zitiere hier, apropos Tim, du hast ja vorhin bei... ich habe mich erbrochen. Nein, du hast nicht dich erbrochen, du hast doch vorhin bei Christina auch zitiert aus der Doku. Nur, dass wir uns hier absichern, dass wir irgendwelche Podcast-Titel aberkannt bekommen. Ich muss mich entschuldigen und gebe einen von meinen 2 Bachelor-Titeln zurück. Und zwar den von Henry. Den von Henry. Spendest du den auch in Afrika, oder? Ja. Wir machen das ja hier richtig. Die haben ja da nichts. Auch nicht mal Bachelor. Quellen für diesen Podcast sind übrigens YouTube. Falls das noch nicht aufgefallen ist. Okay. Ja. Versteckte Botschaften. Also wenn man denkt sich, dieser dümmliche und hanebüchende Ausspruch, yes, we can, der bis zum Erbrechen wiederholt wird. Der überhaupt nicht dümmlich ist. Nein. Aber was verstehst du, wenn du es rückwärts sagst? Thank you, Satan. Nein. ja, genau, doch. Ja. Nein, doch. Thank you, Satan. Ich wollte gerade gucken, was es wirklich rückwärts heißt. Aber, ja, genau, das aber heißt sie springen ja das einfach. Ja. Also es ist ja so, was jetzt ja gerade auf Facebook auch irgendwie der Hit ist, diese Misheard Lyrics Videos, so funktioniert das ja. Man spielt einfach irgendeinen Soundbrei. und macht dann dazu einen Untertitel. Und sobald man diesen Untertitel liest, sagt das Gehirn, ich sehe, dass sich die Ballerina rechts rumdreht. Ja. Richtig, so funktioniert das. Ja, genau. Okay, also das ist wie mit diesem Bild, wo man nicht weiß, ob da Batman oder zwei Wolverines sind. Ja, genau. Oh wow, das ist so ein gutes Bild. so ein gutes Bild. Ja. Und auch zum Beispiel später, also es ist manchmal nicht nur durch rückwärts. Von MC. Durch rückwärts Lieder, rückwärts gespielte Lieder wiedergegeben, sondern auch zum Beispiel bei Lady Gaga wieder geht es klar um Oralsex in dem Lied Pokerface. Weil es ja heißt angeblich Poke Her Face. Ja. Und das hat ja auch Kanye gemacht. Also Kanye hat ja auch ein Pokerface-Lied gemacht. Echt? Ja, und dann was macht er eigentlich nicht? also erstmal wird das Video dann wieder erklärt und dann wird gesagt, dass sie ja singt ja auch immer I get him hard. Und das ist ja nicht hot, sondern hard. Ah ja. Dass sie danach ihr Face poken kann. Mhm. Und danach hat sie auch so Kopfhörer in der Hand und das sind phallische Kopfhörer. Phallische Kopfhörer. Das ist ein phallischer Apfel, den man essen Und danach hat sie auch die Ass, man auch in den Mund. Die Ass-Karte im Mund von einer, also ein Pik Ass oder sowas. Gott, ja. Und das symbolisiert ja Pfeile. Erste Mouth. Ja. Nein, das ist nicht erste Mouth, was ich viel besser gehört hätte. sondern es ist also Ass zeigt ja einmal nach oben und einmal nach unten, das heißt wieder im Himmel. So. So und auch rein und raus in diesem ja. Fall. Also, ich weiß nicht, wie man es machen kann, dass man in Lady Gaga Songs Sexualität reininterpretiert. Das ist auch sowieso schon. Das ist wirklich. Trieft schon. Ja, ja. Was soll sie denn noch mehr machen, damit es noch offensichtlicher ist? Ich habe einen Ausschnitt gesehen aus einem Interview mit Lady Gaga, da wurde sie mit diesen Anschuldigungen vom Pokerface konfrontiert und sie hat darauf reagiert. Also, sie war, ich glaube, ein bisschen auf Koks oder so. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, und dann kommen die Kinder und fragen mich so: Gaga, was hältst du davon, dass Kanye das so macht? Der sagt einfach so ekligen Sexkram über deine Lieder, dabei geht es doch darin um Spielsucht. Und dann sagt sie, ihr Kinder versteht gar nichts, es geht wirklich um ekligen Sexkram, denn das geht darum, wie ich mir immer andere Frauen vorgestellt hatte, als ich mit meinem Mann zusammen war oder mit meinem Freund. Ja. Also es geht nicht wirklich um Oralsex, aber es geht auf jeden Fall um Sex. Also. Wirklich? Ja, ach nee. Nein. Was ist eigentlich ein Disco-Stick? Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Aber man kann drauf reiten. Ja. Das weiß ich schon mal. So viel weiß ich auch. Ich gehe nie in die Disco ohne meinen Disco-Stick. Es glitzert dann aus deinem Schritt so raus. Nein, mein Disco-Stick, hey. Wovon redest du denn jetzt? Oh, ich glaube, ich habe was falsch interpretiert. Ja. Tja, es glitzert und dreht sich. Ja, Moment. Und zum Beispiel danach kommt das Bekannte, glaube ich, auch von Britney, Hit Me One More Time. Video, wo sie eigentlich als Schulmädchen, das so ganz nicht lasziv ist, dargestellt wird. Aber wenn man dann diese Gimme a Sign Stelle rückwärts spielt, kommt da raus. Sleep with me, I'm not too young. Genau. genau. Du hast die Lieder alle falsch rum eingesungen und dann wurden die richtig rum abgespielt. So wie Led Zeppelin. Genau. Die haben ja auch alles falsch rum aufgenommen. Mhm. Und danach wird das Lied gemacht von Britney. If you seek Amy. Genau. If you seek Amy. Und da ist es echt hart, weil man sieht sie da wird wieder mit kinderpornografischem und pädophilen Bildmaterial gespielt, weil sie ist da als Hausfrau verkleidet. Mhm, und das macht ist so la, pädophil. La, la. Und das ist ja so eine Kindermusik, so la la la zu machen. Und weil sie ja nicht als Schulmädchen, sondern als Hausfrau verkleidet ist, ist das noch viel pädophiler irgendwie. Ja, und außerdem wird das so obszön verzerrt, dass es so fast schon gruselig ist. Wah. Und das ist nämlich nicht mehr nur ein Video, das ist an den Grenzen zu einem Softporno. Mhm. Weil da tanzt sie leicht bekleidet. An den und Grenzen. In anderen Videos auch. Wird viel leicht bekleideter getanzt. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Aber und dann, if you seek Amy, ist ja auch jetzt nicht so das Geheimnis. Nee, das ist ja gewollt auch. Also dass die schon wieder da was Geheimes reininterpretieren, das ist aber überhaupt nicht so. Im Gegenteil, es ist ja genauso gewollt. Genau. Ich finde es auch gut, dass sie sich als pädophiles Video genau das ausgewählt haben, indem sie nicht als Schulmädchen. Ja, ja, es gibt auch genug Videos, wo sie. Und es gibt tatsächlich viel, viel sexualisiertere Videos als If You Seek Amy. Ich meine, Slave oder Toxic, da hat sie beide Male so gut wie nichts an. Ja, genau. I'm a Slave. Das ist, I'm a Slave, sorry. Ja, ja. Das ist ein gutes Lied. Und danach wird es aber auch nochmal gut. Ein Lied ohne Melodie. Sie, als Abschluss von dem Video haben sie dann auch einen irgendwie aus Fox News oder aus irgendeinem amerikanischen News-Sendung, das auch nochmal abgespielt, wo eine Frau das für die Amerikaner über 60 nochmal genau erzählt, damit die auch deren Hass richtig geschildert wird. If you seek me, okay. Das können wir dann. Diese Bitch. Und dann kommt ein Teil über den Schlangenträger, aber das überspringen wir jetzt einfach. Das kann man sich angucken, wenn man wissen will, wie das schon vorher gezeigt wurde in den Videos, warum Alia sterben würde. Ja, also wir müssen ja auch sagen, das bezieht sich ja jetzt wieder direkt auf unseren letzten Podcast mit dem Schlangenträger. Das ist ja ein neues Sternzeichen. Genau, für das uns 13. alle. Sternzeichen. Und das bedeutet übrigens, wird auch gesagt, Schlechtes kommt. Du, Miserhetend. Genau. Richtig. Genau, und danach geht es in Teil 15 schließlich, das ist der letzte Teil, den wir jetzt hier von besprechen, um die Alkoholagenda. Und da wird am Anfang nochmal zusammengefasst, dass in Disney-Filmen Kinder sich diesen Fantasiewelten erfreuen, aber in Wirklichkeit wird ihnen unterschwellig das trojanische Sexpferd eingeführt. Yeah. Ja. Und danach jetzt. Da schiebt man immer in sein Haus und dann kommt ganz viel Sex in der Nacht raus. Ja. Also die werden schon, während sie die Disney-Filme, während eure Kinder die Disney-Filme gucken. Mhm. Werden die schon auf Sex vorbereitet? Mhm. Okay. Mental. Ja. Mit dem trojanischen Sexpferd. Mit den trojanischen Sexpferden, die da versteckt sind. Ja. Also weil holt sie euch nicht ins Haus, diese trojanischen Sexpferde. Es gibt zum Beispiel beim König der Löwen, gibt es eine Zone, in der Kombo Kimba Simba, der kleine Löwe, läuft und dann seinen Blick nach hinten wendet und dann liegt da ein Knochen. Nee, da liegt ein Penis. Ja. Das ist dasselbe. Ach so. Genau. In dem Film König der Möwen. Das meinte ich auch. Ja. Ja. Ich habe kleinen Löwensamba. Ja, und danach geht es dann weiter, dass auch genauso unterbewusst den Leuten Alkohol eingeflößt wird oder dass gezeigt wird, Alkohol ist gut. Was ist Beispiel, mit den Vokalen bei euch? Ja, die Spaßsoftware kann die auch nicht immer. Ja. Da tut zum Beispiel Fergie am Anfang betrunken in hier I Got a Feeling. Ja, Fill Up My Cup, Mazel Tov, weißt du, der beliebteste Reim. Und es wird Alkoholkonsum. Ihr seid echt albern. Ja, wir sind albern. Das ist nicht Alkohol. Wo Boost, wo Minderjährigen Alk angeboten wird in roten Bechern, dass man nicht sehen kann, dass da Alk drin ist, durch die Farbe. In diesen roten Bechern, die bekannt sind aus amerikanischen Filmen, wenn Hauspartys gefeiert werden. Ja. Das sind diese Teenie-Saufbecher. Und dann wird dann gleich gezeigt, erst kommt der rote Becher in einem Video zum Beispiel und danach wieder gleich zwei sich küssende Frauen und eine nackte Brust. Nein. Und das suggeriert dem Zugucker dann, wenn man Alkohol trinkt? Alkohol ist gleich knutschende Mädels. Wenn man Alkohol trinkt, darf man seine ganzen sexuellen Hemmungen aus dem Fenster werfen und auch die guten Sitten obendrein. Was wird denn dann vermittelt, wenn Günther Jauch den Regenwald rettet, indem er Bier kauft bei uns in der Werbung? Das heißt, Saufen rettet kleine Panda-Babys. Ja, auf jeden Fall hat immer Alkohol diese Sex- und Spaß-Konnotation und zum Beispiel auch ein Bartender von T-Pain wird Alkohol getrunken. Alkohol. Aha. Was? In dem Lied Bartender? Ja, das ist eine Überraschung. Aber es sind da auch noch Stars, kommen da auch drin vor. Zum Beispiel Forrest Whitaker und beliebte Stars wie Samuel L. Jackson. Ja. Und bekannt Jack aus Dylan Jurassic Hall. Park. Ja. Die trinken dort alle Alkohol. Das haben sich gerade alle erinnert, dass Samuel L. Jackson in Jurassic Park war. Genau, als Informatiker. Ja. Und dann wird auch am Ende gezeigt, dass zum Beispiel auch. Hat geraucht in der Serie. Mhm. Egal. Mist, ich habe leider das Lied nicht aufgeschrieben, aber es gibt noch irgendein Lied, das letztes Jahr anscheinend auch ziemlich gut in den Charts war und das ist auch in den Simpsons aufgegriffen worden. Tick-Tack. Genau, Tick-Tack. Weißt du, von wem das ist? Von Kescher. Kescher, genau, von Kescher Tick-Tack. Und da werden auch diese roten Becher gezeigt. Da werden die auch, das fängt schon damit an, dass sie aufsteht, dann liegt da eine leere Flasche und sie singt irgendwas, dass sie sich mit Whisky die Zähne putzt und dann steigt sie auf dem Fahrrad, also Drunken Driving, aber das sagen die gar nicht. Und dann fährt sie an so auf, morgens halt, wo sie in diesem fremden Haus aufwacht, auf der Straße an so spielenden Kindern vorbei und das ist die Zielgruppe. Kleine spielende Kinder. Genau. Die zu Alkohol geführt werden sollen. Mhm. Ja. Und dieses Video wurde auch quasi als ein Opening von den Simpsons 1:1 irgendwie so nachgemacht. Und da wurde sogar bei den Simpsons suggeriert, dass das gut ist. Obwohl nur bei den Simpsons ist das eine Satire. Also das haben die irgendwie nicht erwähnt, dass das da so ist. Wenn da der Hausmeister Alkohol trinkt und dann der auch der Schuldirektorin oder Lehrerin das in die Tasse kippt und die das dann trinken und dann wird so gesagt, und was passiert jetzt? Natürlich, sie haben Sex miteinander, weil die gehen dann in einen Raum, aber das ist ja natürlich eine Satire darauf. Auch, dass der Busfahrer von dem Schulbus danach umkippt und nicht mehr den Schulbus fahren kann, das ist sicherlich nicht als, aha, das ist ja gut, dass das so partymäßig ist und der Schulbus einen Unfall baut wahrscheinlich. Ja, und am Ende sitzen dann alle, die ganze Familie Simpsons, wie immer im Vorspann quasi auf dem Sofa und alle sind besoffen, sogar das kleine Kind, also sogar Maggie. Das Baby, ja, weil die werden, ja weil die sind skandalös. Besoffen. Und die sind nur besoffen, weil Duffman das Sofa hochhebt. Also die trinken doch eigentlich gar nichts. Also das ist nur, die werden nur von Duffman hochgehoben. Richtig, Duffman. Ja. Statistiken zeigen, dass 90% aller Sofa-Hochhebeaktionen alkoholbedingt sind. Ja. Das ist gut, danke, dass du das mit harten Fakten nochmal untermauern kannst. Was ist deine Quelle für diese Fakten? Ach, YouTube. Okay. Ich dachte Gutenberg. Okay, ich glaube, das war es eigentlich zu der Doku. Ich habe das Ende leider gar nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass noch was mit John Lennon kommt oder so. War dazu noch irgendwas Interessantes? Das habe ich auch nicht mehr gesehen. Nee. Nö, das war auch eigentlich schon zu Ende. Kann sich niemand mehr dran erinnern. Aber nach den 3 Stunden. Genau, was Interessante war, dass nach dem Teil 17 der 3 Stunden vor ein paar Monaten, glaube ich, ja, Teil 18 rausgekommen ist. Und der heißt Stellungnahme. Der heißt Fehlerkorrektion. Genau. Der schließt sich nahtlos an die vorangegangenen 17 Teile an. Genau. Nämlich, indem er sagt, das war alles falsch. Das ist wirklich so, es wird gesagt. Wir haben diese ganzen Symbole jetzt euch gezeigt. Und es tut uns so wahnsinnig leid, aber wir glauben doch, dass die meisten Künstler in den Videos nichts dafür, die einfach nur so verwendet haben. Zum Beispiel das Victory-Zeichen einfach nur als Peace und nicht als die japanische 5. Ja. Aber ich fand die Art und Weise, wie sie Stellung genommen haben, war sehr, sehr gut, weil sie selbst in dieser Stellungnahme, in denen sie ihre eigenen Fehler eingestanden haben, noch ganz viel ausgeteilt haben. Ja. Und gesagt haben, ja, vielleicht ist das keine Botschaft gewesen, sondern es ist einfach nur Kunst, wenn auch sehr minderwertige Kunst. Die sind ja alle so unkreativ, dass sie voneinander kopieren müssen und daher entsteht diese Allgegenwärtigkeit von diesen Symbolen. Weil die Leute einfach kreativlos sind und minderwertige Kunst produzieren. Alle machen Michael Jackson und Madonna nach und deswegen sieht es aus, als seien alle okkult. Okay, ja, genau so. Wow. Das ist dann aber gut, dass von dieses eindeutig eine Symbolisierung ihres Aufstiegs in den Rängen der Illuminaten zu, vielleicht auch nicht. Nein, nicht nur vielleicht auch nicht, sondern das ist Quatsch, haben die wirklich so ungefähr gesagt. Ja. Und dann das Einzige, also man hat sich 3 Stunden Doku angeguckt und dann wird sagen die in der letzten Folge, das stimmt alles nicht. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt hinterher. Und es ist ja auch dann quasi passiert, dass in den Commentaries, also in den Kommentaren zu der Stellungnahme, dass dann voll drauf losgebasht wurde mit, oh, ihr seid von den Illuminaten ersetzt worden, das stinkt voll nach Erpressung. Ja. Das denke ich auch. Genau, die haben gesagt, alles stimmt nicht, außer die Sachen mit dem Alkohol stimmen. Und die Sachen mit den Disney-Filmen, das ist wirklich wahr, das ist erwiesen. Und das kann man so stehen lassen, haben sie gesagt. Und ich finde, und ich finde, jetzt hier sieht man jetzt, was das Problem davon ist, wenn man Stephen Hawking als Sprecher nimmt für seine Doku, also so ein Sprachcomputer, und das nicht selber macht, weil dadurch können halt die Illuminaten einfach immer so einen 18. Teil produzieren. Richtig. Ja. Den hochladen bei YouTube, was ihnen ja gehört. Genau. Und den Juden. Und damit YouTube. können sich jetzt die Avantgarde da gar nicht gegen wehren, dass ihr Video quasi komplett entkräftet wird. Außer bei den Sachen, die den Illuminaten anscheinend nicht so wichtig sind, wie Alkohol und Disney. Geht übrigens gut zusammen. Ja. Richtig. Das war irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ja, aber es ist gut, dass das auf diese ganzen Kommentare gab es ja noch einen 18. Teil. Ein 19. Teil. Und der hieß Wahn. Wahn. Und da wurde ganz wissenschaftlich erklärt, weshalb alle Leute, die diese Kommentare geschrieben haben, krankhaft wahnsinnig sind. Und paranoid. Und paranoia. Ja. Genau, und zwar nicht mit irgendwie Ike oder so wurde das erklärt, sondern mit wirklich echten, mit Nietzsche und so, dass die Leute sich jetzt in das verrannt haben und paranoid sein und dass sie nicht sowas schreiben sollen, dass sie die jetzt nicht in den Comments beschimpfen sollen, dass die sagen, dass sie sich geirrt haben. Ja. Und das Video geht nochmal 7 Minuten, da wird richtig ausgeteilt und am Ende geht es auch richtig unter die Gürtellinie. So, ihr seid schlecht erzogen worden, wahrscheinlich wurdet ihr als Kinder auch missbraucht, dass ihr so einen Scheiß glaubt. Ja, und dass ihr... Und ich glaube, hier sieht man wirklich, dass es von den Illuminaten gemacht worden sei. Denn das wurde vielleicht nicht von den Illuminaten. Von wem wurde das dann gemacht? Ich weiß Tupac. Nicht mehr. Von Tupac, okay. Ja. Wahrscheinlich von Tupac. Christina Aguilera. Aber wenn man sich mal diese neuen Videos anguckt, ich glaube auch, dass dieses Symbol so 2 Pixel weiter rechts ist. Also die haben es nicht so gut kopiert. Also ich denke, man kann Hinweise in diesen neuen Videos finden, dass es nicht von den echten Avantgardes gemacht wurde. Da sollten vielleicht die Hörer sich die nochmal einige Stunden lang ganz genau anschauen. Und vielleicht auch rückwärts. Und vielleicht auch besser rückwärts. Oh wow, wisst ihr was da alles passieren kann, wenn man das rückwärts aufspielt? Ja. Dann kann man alles reininterpretieren, alles. Also, das hat sich, glaube ich, wirklich gezeigt, dass es eine gute Doku war, auch wenn es ein bisschen ernüchterndes Erwachen war. Ja, aber andererseits, ich finde, man kann auch nicht wirklich erst so ein langes Video, wo anscheinend viel Arbeit reingeflossen ist, produzieren und dann am Ende sagen, ja, oh, wir haben uns getäuscht. Das ist zwar irgendwie schon noch löblich, dass sie sagen, okay, vielleicht haben wir ein bisschen Mist erzählt, aber das sollte man schon dabei merken, wenn man das macht. Ja, vor allem, das ist ja wirklich so elaboriert und auf so kleine Details und wenn man wirklich so empfänglich ist für sowas, dann glaube ich schon, dass das einen beeindrucken könnte und dass man da wirklich dann das glaubt, was die da sagen. Ja. Und wenn dann so ein, ach nee, doch nicht Video kommt, dann wäre ich, glaube ich, auch ganz schön erschrocken erstmal. Ja. Ja, das ist einfach komische Leute, dass sie so viel Zeit daran investieren. Ja. Quatsch. Die haben auch andere Videos gemacht, über 9/11 zum Beispiel und auch über David Icke, das wussten wir letztes Mal noch gar nicht, aber hätten wir uns wenn wir nochmal einen David Icke-Podcast haben. Nein, nie wieder. Mehr Action-Menschen. Mehr Action kann ich nicht vertragen. Okay. Ja, das war doch ein ergiebiges und interessantes Thema. Ja. Also wir haben die 3 Stunden auf, sagen wir mal, 1 Stunde zusammen gestaucht. Ja. Inklusive und, Kommentar. Ja, genau. Und wie wir zum Teil in die Mikros geredet haben, also da sage ich ohne Worte. Okay, ich glaube, das reicht erstmal für heute. Ja. Sehr, sehr schöne Sendung. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns auch nochmal schreiben. Ja. An was gibt's denn da so? mail@humoralpathologie.de. Auf Facebook. Auf Gesichtsbuch, genau. Da könnt ihr uns schreiben. Bei StudiVZ. Ja. LiveJournal. Nein, also nur bei Facebook. nur bei Facebook und per E-Mail. Und könnt Ursprungsnamen anfordern oder uns sagen, wie schön ihr diese Folge fandet oder was ihr gern sonst hören würdet. Ja, diese Folge war eben auch wieder ein Tipp von einem Hörer und das hat sich als sehr guter Tipp herausgestellt. Ansonsten würde ich sagen wir auf Wiedersehen. Sie können ja und Umatasat, das für auf Wiedersehen sagen. Ja, Umatasat. Das ist ja rückwärts für Yes Weekend. Ja, und rückwärts. Genau. Und sage auf Wiedersehen und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Und dann können wir ja die Stellungnahme verlesen von Henning, die er bei Facebook ja geschrieben hatte. Die Stellungnahme. Okay. Ja. Oder ich verlese sie dann. Da muss ich mich nur kurz anmelden bei Gesichtsbuch. Okay. Aber wie lange dauert das denn? Also, achso, muss ich nur einloggen, nicht anmelden. Ja. Was geht denn in deinem Kopf vor? Wohnort? 2 Gläser Sekt. Das ist, meine Oma. Das ist die japanische 5 und die hebräische 6. Macht zusammen 11. Das können wir gleich noch machen. Ja, nicht erst, das hat die gesagt. Ja, ist okay. Also gleich noch mal. Und 11 ist ja bekanntlich. Ruhe. Jetzt muss ich erst, da hier, Kommentar. 12 vor 23. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist nicht der EU-Gerichtshof. Da darf man nicht verwechseln. Siehst du, deswegen mache ich keine News. Warum lese ich immer Bildblock? Weil die immer schreiben, dass ich nicht hier berichte. Weil das niemand richtig hinkriegt. Ja. Und dann könnt ihr immer sofort schreiben, das stimmt nicht. Das ist meine Startseite. Willkommen zu 1999.